Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Tja, lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind nur im Radio, weil im Fernsehen bekommt jemand gerade einen geblasen, sehe ich hier, also andeutungsweise zumindest. Also 5 Minuten erst im Radio, dann schaltet sich das WDR Fernsehen dazu. Schön, dass ihr da seid. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Manuela, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo. Was ist dein Thema? Ja, also das Thema ist, meine Schwägerin, meine Freundin, hat eine Krankheit. Ich weiß nicht, wie ich die Krankheit auslegen soll. Sie geht essen, also sie isst, geht kotzen und hat von 90 Kilo in einem Jahr jetzt auf 48 Kilo runter. Eine Bulimikerin. Bitte? Eine Bulimikerin, Bulimie nennt man das. Ja, ich weiß nicht, ob man das nennen kann. Ich habe eigentlich schon gehört von Bulimie, dass man halt eben ganz viel in sich rein isst und kotzen geht. Das macht sie eigentlich nicht. Ja, es gibt sie auch diese Form. Bitte? Es gibt auch diese Form. Also, sie ist ganz normal, also aber das, was sie isst, geht halt eben wieder raus. Ja. Und immer noch findet sie sich halt eben zu dick. Obwohl sie 48 Kilo nur wiegt. Ja. Wie groß ist sie? Die ist 1,63 Meter. Ja. Und wie gesagt, ich kriege das so extrem mit, weil wir wohnen untereinander in einem Miethaus. Ja. Und wenn ich dann nach oben gehe und sie sich gerade umzieht oder wir gehen weg oder was und ich sage dann, Mensch, jetzt zieh dir doch mal was ein bisschen Schereres an oder sie will sich da was Engeres anziehen. Sie findet aber auch mittlerweile auch nichts mehr. Sie geht in die Kinderabteilung, da findet sie halt eben auch schon Sachen, aber dementsprechend sehen sie auch aus. Aber sie findet sich halt eben noch so dick. Und das Problem ist halt eben, ich weiß nicht, wie ich ihr helfen soll, weil sie sagt zu mir, also ich bin auch jetzt unheimlich dick geworden, ich habe auch seit einem Jahr ein Kind bekommen und habe auch 20 Kilo seitdem zugelegt und rede auch immer mit ihr darüber, dass ich abnehmen möchte, aber ich habe es nicht. Und ich versuche auch dann hinzugehen, dass ich auch vielleicht ein bisschen mit dem Kotzen das mache, was sie macht. Bist du wahnsinnig? Bitte? Bist du wahnsinnig? Ja, heißt wahnsinnig. Ich merke aber, dass ich aber dadurch nicht mehr zunehme. Ja, aber und da kommst du... Ich sehe auch bei ihr, dass es gewirkt hat. Ja, du siehst ja, wie es wirkt. Also Manuela, kann ich dir wirklich nur dringlichst von abraten und warnen, dass du die... Dass du das als Vorbild nimmst, du kommst in einen Strudel einer vielleicht sehr schweren Erkrankung hinein. Ich weiß das, aber mich betrifft diese Krankheit ja auch, ob es jetzt mich betrifft oder meine Schwägerin oder sprich Freundin. Sie ist ja wie gesagt ganz nächst zu mir, ne? Also was die Schwägerin anbelangt, glaube ich, das ist sehr schwer von außen was zu machen. Man kann so jemanden, der offensichtlich äußerst schwer erkrankt ist, was diesen Bereich anbelangt, nur animieren, in eine Klinik zu gehen oder zu einem Psychologen oder zu einem Arzt. Mehr kann man nicht machen. Dafür muss sie aber erstmal kapieren, dass es ihr wirklich hundsmiserabel geht. Ne? Sie kapiert es aber nicht. Gut, da muss sie noch weiter leiden. Man kann niemanden da mit Gewalt hinziehen. Wie soll sie denn weiter leiden? Sie ist ja so weit. Irgendwann bricht die zusammen und kriegt einen Kollaps oder so etwas. Ja, kriegt es aber nicht. Komischerweise verstehe ich auch nicht. Sie kriegt es aber nicht. Wacht's ab. Was ich viel bedenklicher, also was heißt viel bedenklich, was ich auch sehr bedenklich finde, Manuela, ist, dass du dir davon ein Beispiel jetzt nimmst. Nein, das ist jetzt nicht so extrem, wie ich das mache. Ich mache es nur wirklich, wenn mir nicht gut ist nach dem Essen, wenn ich zu viel gegessen habe. Ja, das ist aber eigentlich auch kein Thema, worüber ich jetzt reden wollte. Doch, aber so fängt es an. Ja, okay. Glaub's mir. Aber ich rede jetzt wirklich davon, dass sie wirklich so extrem dran ist. Und sie hat auch ein kleines Kind von 2 Jahren, ne? Und ihr Mann, hatte ich auch erzählt eben, der ist auch Polizist, ne? Gut, der ist halt eben auch ein bisschen, ich weiß nicht, sie haben auch öfter Krach und so weiter, auch durch diese Sache, ne? Nur mittlerweile geht der auch hin und sagt doch nichts mehr dazu, weil sie jedes Mal, wenn er was dazu sagt, weil sie dann Krach bekommen, ne? Und dann kriege ich wiederum unten auch mit, weil ich ja unten drunter wohne. Und das belastet mich halt eben deswegen extrem dann, ne? Du kannst nur immer und immer wieder darauf hinweisen und hoffen, dass sie das selbst kapiert und von sich selbst aus initiativ wird. Mehr kannst du nicht machen als Außenstehende, Manuela, glaubst du mir? Aber du kannst es aber nicht, sie versteht es. Ja gut, dann kannst du erstmal nichts machen. Du kannst ja nicht zum Arzt oder in eine Klinik prügeln. Tja, Aber einfach nur abwarten jetzt, bis es zusammenfällt. Du kannst nichts machen. Du kannst ihr immer wieder das Gespräch anbieten dazu, aber mehr kannst du nicht machen. Du kannst sie ja nicht zwangseinweisen lassen. Ich kann doch nicht zwangseinweisen. Nein, du kannst sie nicht zwangseinweisen lassen. Genau, ja. Das sage ich ja gerade. Letztendlich, das ist eine schlimme Situation für Angehörige, aber du kannst nichts machen. Du kannst ihr immer wieder sagen, du bist krank, du gehst wirklich auf dem Zahnfleisch, aber selbst, sie muss selbst zum Arzt gehen und zum Therapeuten. Aber wenn sie doch nicht so weit ist, wenn sie doch selber noch vorm Spiegel steht. Manuela, ich kann dir nicht mehr dazu sagen, wir drehen uns im Kreis. Ja, klar, glaube ich auch. Hm? Ja. In diesem Sinne, auf Wiederhören. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, im Fernsehen sind die fertig mittlerweile. Unser Vorspann läuft und ich werde jetzt mal ganz kurz guten Tag sagen. Meine lieben Fernsehzuschauer, guten Morgen. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Entschuldigung, dass wir ein bisschen später sind, aber nun sind wir alle da. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, die übliche Telefonnummer 0800 5678 111. Und zu Beginn der Sendung jetzt hier eine Rückmeldung zur gestrigen Sendung. Und da schreibt mir die Birgit, 31 Jahre alt. Sie hat mir gefaxt. Hallo Domian. Ich kann der Lehrerin von gestern, die sich in ihren 16-jährigen Schüler verliebt hat, nur raten, sofort die Finger davon zu lassen. Ich bin sozusagen ein gebranntes Kind. War vor Jahren in einer ähnlichen Lage und alles ist aufgeflogen. Heute fahre ich Taxi. Das ist die Birgit, die gefaxt hat. Und das hier ist die Gabriele und die ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Das erste Mal, dass ich Sie jetzt, ich finde das toll, dass ich Sie mal am Telefon habe. So, jetzt aber erstmal von Anfang an, hier wird nicht gesiezt, alles klar? Ja, das habe ich nicht gewusst. Ich sage ja auch du zu dir. Okay, das ist gut. Also Gabriele, um was geht's? Ich habe das Thema verfolgt am 7.2. Behinderte und Sexualität. Ja. Ja, und ich bin selber eine Behinderte oder habe eine Behinderung. Was für eine Behinderung hast du? Ich bin Kontergan. Ich habe kurze Beine und keine Arme. Keine Arme, aber Hände? Nein, ich habe keine Hände. Es gibt ja manchmal Kontergan-Menschen, die die Hände einfach nur oben an den Schultern haben. Richtig. Ich habe gar keine. Du hast gar keine Hände und kurze Beine. Wie kurz sind deine Beine? Wie kann man sich das vorstellen? Also bis zum Knie. Mhm. Bei euch bis zum Knie und dann ist da ein Fuß dran gewachsen. Mhm. Und du kannst aber relativ normal laufen. Nein, kann ich auch nicht. Also laufen schon, aber eher so ein Krabbeln. Mhm. Ja, wenn ihr auf dem Knie lauft, ja. So sieht das bei mir aus. Und ich bin 1,9 Meter nur groß. Kannst du alleine einkaufen gehen? Ja, das kann ich. Das geht schon. Ich habe einen Elektrorollstuhl. Ach so, aber bist immer angewiesen auf das Ding. Richtig. Und im Haushalt, in der Wohnung, geht es da ohne Rollstuhl? Beides. Ich mache das ohne und mit, also beides. Das heißt, in der Wohnung krabbelst du eher so rum? Ja, aber nicht so viel, weil mir die Knochen langsam wehtun. Mhm. Vom Alter her. Du hieß wirklich unsere Sendung damals Behinderte oder Behinderung und Sexualität. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Du bist 39 Jahre alt, hast du einen Partner? Richtig, ich bin 16 Jahre schon verheiratet. 16 Jahre verheiratet? 16 Jahre und habe zwei Kinder. Sie sind werden im Juli 14 und 15. Gratuliere. Gratuliere. Ist dein Partner auch behindert oder ist er nicht behindert? Nein, der ist eben nicht behindert. Der hat keine Behinderung. Aha. Wie hast du ihn kennengelernt? Den habe ich in München kennengelernt. Eigentlich noch weiter voraus. Wir haben beide umgeschult. Mhm. Und da habe ich aber noch einen anderen Partner gehabt. Und er hat sich da noch nicht für Liebe interessiert, sondern für seinen Beruf. Wer hat denn wen zuerst dann angemacht? Du ihn oder er dich? Ich würde sagen, ich ihn. Er war halt in einem Behindertenzentrum als Kellner. Mhm. Und sehr praktisch dann. Hat glaube ich den Kellner angebaggert. Ja, richtig. Ja. Weil er war mir sehr sympathisch und ist man denn nicht, wenn man eine Behinderung hat oder auch eine relativ starke Behinderung, wie du sie ja nun doch offensichtlich hast, wie du es beschrieben hast, ist man da nicht erstmal ein bisschen gehemmt und denkt, oh Gott, der ist nicht behindert, da habe ich eh keine Schnitte bei dem? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Bei mir nicht. Du bist ganz offensiv rangegangen? Richtig. Das ist toll. Das ist toll und, glaube ich, auch ungewöhnlich, ne? Also ich gehe auf Leuten zu, ich muss es auch tun. Mensch, Gabriele, wenn ich mir manchmal Leute anhöre, die ein bisschen zu dick sind und die schon sich schämen, andere anzusprechen aufgrund ihres Dickseins oder weil sie ein paar Pickel im Gesicht haben, da bist du ganz anders drauf und hast den direkt angesprochen. Das ist richtig. Ich habe ja auch vorher schon Partners gehabt und habe auch Enttäuschung erlebt. Mhm. Aber ich habe nicht aufgegeben und ich wusste ganz genau, dass ich noch einen bekommen werde. Ja. Also fabelhaft. Also das hat dann gut geklappt. So, und jetzt aber zur Sexualität. Ich könnte mir vorstellen oder stellen mir vor, dass du natürlich eine übliche, normale Sexualität, ich hänge das mal in dicke Anführungszeichen, natürlich nicht ausüben kannst ohne Arme und ohne Hände. Wie läuft das bei euch im Bett? Das ist richtig. Bei mir ist halt schwierig, ich kann den Partner mit den Füßen, also ich kann ihn schon mit den, mit meinem Körper, ich kann küssen, ich kann, ja wie ein anderer, auch mit den Füßen streicheln und ich komme auch überall hin soweit, aber ich habe das Problem. Aber wenn du mit ihm im Bett liegst und du kannst sicher, ich frage jetzt mal ganz, ganz unbedarft, ist ja egal. Du kannst dich ja vielleicht dann auch nicht, weil du keine Arme und keine Hände hast, so bewegen. Wie bewegst du dich dann, um an seinen ganzen Körper mit dem Mund zum Beispiel zu kommen? Wie geht das? Ja, das geht genauso wie bei den anderen. Okay, du robbst dich dann so hin und her? Ja, genau. Und passiert denn wirklich dann viel bei dir, auch über auf der oralen Ebene, dass du sehr viel mit dem Mund eben machst und mit den Füßen? Ja, das geht, das geht. Es geht auch andersrum. Also er und ich und das geht. Also funktioniert alles. Bei mir funktioniert nur nicht, wenn zum Beispiel ich oben drauf sitzen soll bei ihm. Wollte ich gerade sagen, das geht nicht. Das geht nicht. Wenn ich mich jetzt abstützen müsste mit den mit dem Körper. Ich meine, es geht schon, aber es ist für mich sehr anstrengend. Also, der klassische Geschlechtsverkehr funktioniert nur, dass du unten liegst. Genau. Und er oben, weil du dich sonst, weil du keinen Halt findest sonst. Genau, es geht schon andersrum, aber sehr mit Anstrengungen verbunden. Als ihr beiden damals dann das erste Mal ins Bett gegangen seid, auch da nochmal die Frage, hast du da nicht doch eine Hemmung gehabt, weil dein Körper eben ganz anders aussieht als der normale Körper? Überhaupt nicht eigentlich. Auch nicht. Ich hab's auch nicht im Bett zuerst getrieben, sondern im Auto. Ja gut, toll, das ne? Ja, was wenn man schmust und küsst und ich glaube, dann ist das meiste sowieso schon vergessen. Ja. Der Charakter und alles spielt da auch eine Rolle und dann überhaupt an den Menschen, finde ich. Es fällt mir gerne was ganz anderes ein. So wie ich mir das gerade vorstelle, wie du aussiehst. Du hast keine Arme und keine Hände. Mhm. Als du noch keinen Mann hattest, wie hast du dich selbst befriedigt? Wie ging das? Das ist ein Problem. Ja, ne? Das ist ein Problem. Das kann ich nicht, leider. Das geht nicht. Nee, leider. Mhm. Das ist das, was ich sehr schlecht finde oder nicht sehr gut, weil ich auch sehr viel Gefühle habe oder oft Gefühle. Und dann, ja, da habe ich auch Probleme, das stimmt. Mhm. Na gut, aber du brauchst es ja nicht, du hast einen Mann. Ja. Ne? Und die Ehe läuft gut, wenn ihr so lange verheiratet seid, hoffe ich das. Eigentlich schon, die Sexualität hat schon ein bisschen nachgelassen. Leider. Warst du in der ganzen Zeit treu, deinem Partner? Ja, das war ich schon. Das schon? Das schon. Gut, nach so langer Zeit ist das, glaube ich, auch relativ normal, ne? Dass das nicht so prickelnd und so feurig sein kann wie am Anfang. Na, ich hoffe nur, dass es mal wieder anders wird. Das wäre sonst schade. Ja. Also, ich finde es sehr, sehr beeindruckend, was du gerade erzählt hast. Ich finde beeindruckend auch, wie du dazu stehst. Ja, ich habe schon immer so einen Humor und ein Ding gehabt. Wenn ich das nicht gehabt hätte, ich glaube, dann wäre ich auch nicht heute verheiratet gewesen. Nein, ich glaube nicht. Du wärst wahrscheinlich depressiv oder wärst alleine, einsam und... Ich war immer im Heim. Also ich wäre wahrscheinlich wie die anderen im Heim geblieben. Mhm. Aber ich war schon immer eine, die... ich wollte schon immer was unternehmen. Ich kann das einfach. Da ist dir wirklich, glaube ich, was ganz Tolles in die Wiege gelegt, dass du so positiv und offensiv mit dir umgehen kannst. Genau. Ne, dass du nicht mit deinem Schicksal haderst, was ja eh nichts bringt, weil es ist nun mal, wie es ist. Ne? Ja, das ist richtig. Wie war das bei der Kindererziehung, wenn man so noch relativ schwer behindert ist? Du konntest doch nie deine Kinder wickeln zum Beispiel. Doch, das konnte ich. Wie, das habe ich einfach auf den Boden gemacht. Mit den Füßen? Ja, mit den Füßen. Ach, da habe ich die Füße in die Schulter genommen, um die hochzuheben und dann habe ich sie gewickelt. Das ist ja erstaunlich, wenn man im Fernsehen schon mal so Berichte sieht von Behinderten oder von kontergan geschädigten Menschen. Ich war sogar schon im Fernsehen wegen dem. Ah, warst du. Ja, wenn man das so sieht, was die Leute alles können, letztendlich auch dann mit den Füßen oder mit den Beinen nur hinkriegen. Kriegst du denn deinen ganzen Haushalt eigentlich? Nein, mein Mann ist da. Ach so. Mein Haushalt, der macht alles. Ach so, du kannst dann doch nicht so viel im Haushalt machen. Leider nicht. Ja. Ja, das ist, aber sonst, wenn mein Mann Arbeit gegangen wäre, dann hätte ich schon eine Helferin oder irgendeine Person wäre schon da gewesen. Das heißt, dein Mann ist gar nicht berufstätig? Richtig. Ihr seid als Familie immer jeden Tag zusammen? Und ja, jetzt aber seit 6 Jahren hat er einen Nachtjob angenommen in einem Kinderheim. Mhm. Quintessenz, auf jeden Fall Sexualität macht dir genauso viel Spaß und du hast genauso viel Freude daran gehabt und hast es immer noch wie jeder nicht behinderte Mensch auch. Ja, genau. So hört sich das jetzt an. Ja, richtig. Es gibt ein paar Einschränkungen, die du nicht machen kannst, aber im Großen und Ganzen ist es im grünen Bereich. Ja, das ist eigentlich schon richtig. Bloß ich habe eben das Problem, dass ich manchmal ein bisschen Angst hatte, dass ich den Mann eher nicht genug Liebe geben kann, weil ich eben nicht so nicht kann wie manche anderen Frauen. War diese Angst berechtigt? Hat er das irgendwie mal so signalisiert? Nee, eigentlich nicht. Er hat aber auch wenig Erfahrung gehabt. Nicht so schlimm, aber es ist mir früher, vor meinem Mann, den Partner, den ich hatte, da ist es schon so gewesen. Eine Frage noch zum Schluss, Gabriele. Als ihr damals dann zusammenkamt und auch dann geheiratet habt, wie hat denn das Umfeld von deinem Mann darauf reagiert, dass er dich als behinderte Frau geheiratet hat? Die Eltern, die Freunde und so weiter? Nicht so gut. Also es haben wenige zusammengehalten überhaupt. Auch meine Eltern waren dagegen. Deine Eltern auch? Meine Eltern auch. Deine Eltern auch. Ja, weil meine Eltern, das ist auch so eine Sache, ich bin immer ein Heim gewesen und ich bin heute noch in Kontakt mit denen, verstehe mich auch inzwischen besser mit denen. Aber sie wollten eigentlich nie, dass ich heirate oder Kinder kriege. Die konnten es nicht verkraften, dass es jetzt einen Mann gibt, der mich heiratet, weil sie mich immer abgeschoben haben. Vermute ich, dass es so sein gewesen ist. Diese Geschichte, dass du dann Männer kennengelernt hast oder kennenlernen wolltest, hat ja wirklich dann eine ganz wichtige Funktion, deinen eigenen Körper zu erfahren. Du hast ja die erste Sexualität dann auch mit einem Mann erlebt und eben nicht alleine, ne? Richtig. Und den ersten Orgasmus dann auch mit einem Mann, auch nicht durch Selbstbefriedigung. Nein. Genau. Ja. Doch, das ist richtig. Ja. Gabriel, ich hoffe, dass ihr noch mal ein bisschen Wind in eure Ehe bekommt, was den Sex angeht. Denkt euch irgendwas Scharfes aus. Ach, du bist echt super. Grüß mal deine Familie herzlich. Ja, danke. Schön, dass du angerufen hast und toll, dass du so drauf bist, wie du bist. Find ich toll. Vielen Dank. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Wiederhören. Meine Telefonnummer 0800 5678 111 und meine Faxnummer 0800 5678 110. Zwischendurch nochmal ein E-Mail. Markus aus Bielefeld schreibt, lieber Domian, ich glaube, du stehst auf Huren. Das ist eine Anspielung auch auf die gestrige Sendung, weil wir gestern eine Hure in der Sendung hatten. Fast immer, wenn du mit einer Hure sprichst, merkt man das. Du bist dann besonders freundlich und deine Augen strahlen. Also ich stehe besonders auf Huren, so kann man es nicht sagen, aber es sind halt auch oft tolle Frauen. Es sind oft tolle Frauen und Frauen mit einer wirklich auch respektablen Persönlichkeit, die ich zumindest kennengelernt habe, bislang. Peter, 33 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Peter. Weswegen warst du an? Ich rufe an wegen dem Thema von gestern, meine Lebenslüge. Ja. So, erstmal schön, erstmal gute Sendung von dir. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Ich sehe sie fast jeden Tag seit 6 Jahren. Aha. So, und jetzt mal zu meinem Thema. Mhm. Und zwar, ich sage es jetzt mal ganz salopp, ich bin also 33 Jahre, bin seit 5 Jahren verheiratet. Seit 5? Seit 5. 5 Jahre. Seit 5 Jahren verheiratet, habe einen 5-jährigen Sohn. So, und jetzt kommt es. Der Sohn ist mit Sicherheit nicht von mir. Das weißt du? Das weiß ich. Aus dem einfachen Grunde, ich bin seit meinem 18. Lebensjahr durch einen Motorradunfall, da habe ich also mich einmal mit dem Motorrad lang gemacht, sagt so salopp, und bin seit diesem Unfall zeugungsunfähig. Das weißt du hundertprozentig? Das weiß ich 100%. Das hat man medizinisch ermittelt? Das hat man medizinisch festgestellt, als mein Sohn geboren ist, bin ich sofort zum Arzt gegangen. Es hätte ja sein können, dass sich da jetzt ja wieder was belebt. Die haben also das alles verneint. Und deshalb gehe ich davon aus, dass der Sohn mit Sicherheit nicht von mir ist. Wer ist der Vater? Das ist mir ehrlich gesagt egal. Das ist dir egal? Ich muss jetzt dazu sagen, also ich liebe meinen Sohn, also ich mag Kinder unheimlich gerne, ich liebe meinen Sohn und meine Frau unheimlich gerne. Ja. Trotz diesen Fauxpas, muss ich jetzt sagen. Hast du denn mit deiner Frau mal darüber gesprochen? Nein, ich sage mal, dieses Liebe ist ein Geheimnis für mich. Das behalte ich, solange ich bis ich ins Grab gehe. Es sei denn, meine Frau sagt mir irgendwann, das Kind ist nicht von ihr. Hm. Deine Frau weiß also nicht, dass du zeugungsunfähig bist durch diesen Unfall? Das weiß sie nicht. Und die weiß auch nicht, dass du damals dich dann nochmal hast untersuchen lassen? Nein, das weiß sie nicht. Also ich habe extra nicht um einen Hausarzt gewählt, sondern habe jemanden anders gewählt, um das zu untersuchen. Das ist ja eine phänomenale Haltung. Jeder normale Mann, jeder normale Mensch, ich eingeschlossen, glaube ich, wäre ja erstmal aus dem Häuschen und hätte den großen Terz gemacht und hätte meine Freundin, meine Frau erstmal zur Rede gestellt. Was ist los? Und das machst du nicht. Das ist, sag ich mal, diese Frau ist ganz einfach. Ich sage mal, ich habe zu dieser Zeit, als dieses Kind wohl entstanden ist, mich mehr um meine Karriere gekümmert als um sie. Hm. Ach so, du meinst, dass du letztendlich sogar ein bisschen schuld daran bist? Ja, also ich glaube eher, dass, ich sage mal, man lässt also, sage ich mal, eine 21-Jährige nicht lange zu Hause. Hm. Hast du denn irgendeine Vermutung, wer das sein könnte? Gibt es da irgendwie Verbindungen, wo du... Also von den Ähnlichkeiten her, sage ich mal, ja, aber ich möchte es ehrlich gesagt nicht wissen. Mhm. Also ich sag mal, das Gesicht spricht irgendwo Bände, ne? Ja, es ist so. Ja, natürlich, ja, unter Umständen ja. Bist du denn sicher, dass deine Frau dann danach oder gar bis heute, ich weiß es ja nicht, dann diese Verbindung hat unterbrochen zu diesem Mann und beendet? Ja, das weiß ich. Also das weiß ich also durch einige Äußerung von ihr, sag ich mal, also man wird zu dieser Zeit also mit Sicherheit ziemlich hellhörig und ich denke mal, dass es so ist. Mhm. Also ich habe mir inzwischen, sag ich mal, inzwischen habe ich also meinen Job gekündigt und so weiter und so weiter und sag ich mal, ich kümmere mich also wesentlich mehr um sie, ich kümmere mich wesentlich mehr um sie als vorher. Das heißt, das würdest du jetzt sehr merken, wenn da irgendwas lief? Ja, das würde ich irgendwo merken. Also Hand aufs Herz, du liebst dieses Kind vollständig und hast es vollkommen akzeptiert als dein eigenes Kind auch. Vollkommen akzeptiert. Nun, dieses Geheimnis ist ja nicht nur dein Geheimnis. Die Frau hat ja auch ein Geheimnis, deine Frau. Ja, und die muss sich ja auch ständig überlegen, ist es von ihm oder ist es von ihm? Das ist richtig. Ja? Ich sage mal so, aber ich sage mal, das ist mein Geheimnis. Und ich sage mal, sollte es mal irgendwann zur Scheidung kommen, was ich nicht glaube, also ich liebe sie bis heute immer noch abgöttisch. Und ich sage mal, der Sex ist also, sage ich mal, auch dementsprechend noch wie am ersten Tag. Mhm. Aber ich sage mal, wenn sollte es mal irgendwann zur Scheidung kommen, so habe ich immer noch mein kleines Geheimnis. Ich meine, wenn es irgendwann zu einer Aussprache kommt, kannst du dich ganz gelassen zurücklegen und sagst, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Aber es wird doch problematisch, wenn sie jetzt noch ein Kind haben will. Wie geht das dann? Will sie noch ein Kind? Wir können es uns im Augenblick also finanziell nicht großartig leisten. Ach, das ist gar kein Thema. Ja. Mhm. Aber es gibt ja noch einen dritten Aspekt, der fällt mir gerade ein. Mhm. Nämlich der Sohn, der Junge. Der wird ja irgendwann eigentlich belogen, ne? Wenn er erstmal so richtig zu Bewusstsein kommt, wenn er älter ist. Er erfährt ja nie, wer sein wirklicher Vater ist, wo die Wurzeln liegen. Ja, ist richtig. Und das soll er auch, er soll denken, dass ich und sie ihre Eltern sind. Mhm. Das kann also sein, dass das immer so ist, bis ihr alle drei verstorben seid irgendwann. Ja, irgendwann mal. Ja. Und dann kann man ja eigentlich nur hoffen, dass jetzt hoffentlich keiner zugehört hat, der dich an der Stimme erkannt hat. Ich glaube es nicht. Ja. Deine Frau ist jetzt am Schlafen, oder? Nee, die ist Krankenschwester. Die ist Krankenschwester. Und auch hoffentlich, dass sie das hier irgendwo im Fernseher eingeschaltet hat. Ja, ist möglich. Na gut, aber dann wäre es ja auch nicht so schlimm. Im Gegenteil, das ist ja eigentlich eine ganz tolle Sache, wenn deine Frau dann mitbekäme, wie sehr du dieses Kind akzeptierst. Dann muss sie dich ja eigentlich noch viel mehr lieben als ohnehin schon. Ja. Schöne und tolle Haltung, Peter. Also... Es ist ja nicht nur meine Lebenslüge, sondern es ist ihre Lebenslüge. Genau, ja, klar, ja, es ist alles zusammen. Keine Sekunde damals der Distanz im ersten Moment. Ja, im ersten Moment ja. Da aber schon. Ich sag mal, ich habe, sag ich mal, mehr oder weniger ja 3 Tage drüber geschlafen und dann, sag ich mal, war es für mich ganz einfach ganz klar. Mhm. Aber es liegt sicher auch sehr daran, dass du dir auch ein bisschen Vorwürfe machst, ne? Dass du sagst, ich bin auch mit dran schuld, dass sie so ein bisschen ein bisschen ist klar. Mhm. Ja, tolle Sache. Alles Gute, lieber Peter. Ja, gut. Tschüss. Alles klar, viel Spaß noch. Dankeschön, tschüss. Ciao. Jetzt machen wir weiter mit... dem 34-jährigen Jörg. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Jörg. Ich höre ganz schlecht. Ja, ich bitte dich, deinen Fernseher oder das Radio ein bisschen leiser zu, leiserer zu drehen. Ich habe alles aus. Gut. Sagen wir es mal so. Dann klappt's jetzt auch. Dein Thema. Ja, mein Thema in der vergangenen, ich kann Datum nicht genau sagen. Da hattest du das Thema von wegen, da ist der Jürgen, der mag seine Orgel mehr als denn je. Ich habe das akustisch überhaupt nicht verstanden. Wer mag was mehr? Da war in der Sendung, da hieß jemand Jürgen und der hat über seine Orgel gesprochen. Ja, das war, ja genau, das war vorige Woche. Der seine Orgel, das war, der seine Orgel liebt. Ja. Das klingt jetzt ziemlich albern, aber das war nicht albern, sondern das war eigentlich letztendlich sehr verständlich, weil es war ein transsexueller Mensch und der hat seine Gefühle immer in Gegenstände hinein projiziert, als Kind schon. Aha, das kann ich nämlich gut nachvollziehen. Bin ich auch transsexuell. Ja. Und liebe nicht eine Orgel, sondern eine Säge. Eine Säge? Ja, und zwar Kitty. Kiddy-Säge. Kiddy-Säge, sagt mir nichts. Ist das eine große Säge, wo man Bäume mit sägt? Das, ja, das ist eine ziemlich große Firmensäge, ja. Also so, ist das so eine runde Säge oder so ein langes Ding? Das ist, das ist wie so ein Tisch. Ja. Und dann ist da Anschlag, den kann man vor- und zurückschieben. Und das ist das Ding an sich. Und das ist so eine, das dreht sich dann so eine Scheibe? Nein, überhaupt nicht. Nein, das ist eine richtige Tischkreissäge, aber eine große. Eine Tischkreissäge, jetzt verstehe ich es ja. Und steht normalerweise in Firmen. Wie groß ist die so ungefähr? Oh, die hat einen Durchmesser von 90 mal 80. Also ein richtiger Oschi, ne? Ja, das ist ein ganz großes Ding, ja. Und die hab ich gekriegt vor einem Jahr. Ja. Und dazu meine Neigungen sind auch schon einige Jahre länger. Nur, jetzt muss das Thema ja immer inoffiziell halten, ist klar. Ja. Du musst jetzt einfach auch bitte auch entschuldigen, wenn ich ab und an ein bisschen lache, weil alle Leute erstmal lachen, wenn man so das hört. Ist klar, ne? Der eine liebt seine Orgel, der andere liebt seine Tischkreissäge. Da denken die Leute, wenn die das im ersten Moment hören, da reden da nur Bekloppte. Aber es scheint ja bei dir auch einen ernsten Hintergrund zu haben. Beschreib das, erklär uns das doch mal ein bisschen näher. Ja, das hat nicht nur in sexueller Hinsicht zu tun. Das ist quasi wie eine Partnerschaft. Das ist mit Streicheln und nachts aufstehen dahin, dich da drauflegen. Ich habe hier so ein riesengroßes Kissen. Wo steht denn die Säge? In welchem Zimmer? Die steht in meinem Haus. In welchem Zimmer? Ja, im Wohnzimmer. In einem Wohnzimmer. Steht in deinem Wohnzimmer, diese Säge. Ja. Warum muss es denn nun gerade die Säge sein? Was ist an der Säge so besonders, dass du sie als Partner quasi schon siehst und auch einen sexuellen Reiz verspürst an und durch die Säge? Ja, irgendwie alles. Alles, was da dran ist, das ganze Geschehen, sage ich mal, die ganzen Knöpfe, alles. Jedes einzelne Teil ist so faszinierend für mich. Und das ist jetzt kein Witz. Es ist so schwer zu verstehen. Machst du denn die Säge auch, machst du die Säge an? Nein. Ach, die ist aus, die ist nie in Betrieb. Nein, überhaupt. Die steht da und so wie sie da steht, in ihrer prallen Säge Art und Weise, findest du sie anziehend? Total. Ich brauche die nur anzuschauen und ich finde das unheimlich faszinierend. Du sagst, du bist auch ein transsexueller Mensch, du nennst dich jetzt Jörg, das heißt, du warst mal vom Körper her eine Frau? Ja, richtig. Hast du dich umoperieren lassen? Ja, ich habe also zumindest oben, ne, die Brust weg, der Name ist geändert und unten auch klar fast, wobei ich dabei sagen muss, ich habe mehr bekommen von der Natur als normal. Ja, das ist jetzt kein Witz, ne? Im Endeffekt bin ich beides. Und ein Twitter-Mensch, das gibt es ja auch. Ja. Das heißt, du hast auch von Natur aus hast du einen Penis, vielleicht einen kleineren als normal, aber du hast einen. Richtig. Und ne? das Weibliche an dir, ist das vernäht worden? Ist das durch eine Operation beseitigt worden? Nein, ich habe also nur die Brust ist weg und die Gebärmutter ist weg. Ne? Ist dein Penis fähig, sich zu irrigieren? Geht das? Das geht schon, nur ist ein bisschen klein. Er ist quasi so groß wie ein Daumen und ein bisschen dicker wie ein Daumen. Na, immerhin. Ich habe schon von kleineren Penissen hier gehört. Kannst du mit diesem Penis auch einen Orgasmus bekommen? Ja, das geht. Auch einen Samenerguss? Das geht ab und zu. Das geht ab und zu. Ist es jetzt so, wenn du in dein Wohnzimmer kommst und diese Säge, diese Kreissäge da siehst, dass dich das sexuell erregt und dass dein Penis sich versteift dadurch? Das ist oft der Fall. Das ist nicht, wie gesagt, das ist nicht nur, aber es ist schon oft. Was passiert dann? Wie berührst du mit dem Penis dann die Säge oder was machst du mit der Säge? Das ist so ein, da ist doch, dann normalerweise legt man da meinetwegen Holz auf und schiebt das nach vorne. So, und genau da, quasi da, weil es ist irgendwie abgetrennt, was man vor und zurück schieben kann, dann stelle ich mich davor und lasse meinen Gefühlen freien Lauf. Das heißt, du onanierst dann da? Das heißt, du onanierst dann in der Position? Ja, richtig, so, als wenn ihr quasi im Stehen mit einem Partner, Partnerin. Jetzt ist natürlich, Jörg, für alle Menschen vollkommen unverständlich, was du nachvollziehen kannst, glaube ich. Für das mich, kann ich gut nachvollziehen, ne? Warum hat diese Säge, dieses wirklich doch, dieser Gegenstand, warum hat der eine solche Ausstrahlung auf dich? Das weiß ich nicht. Ich habe die damals mal irgendwo mal gesehen. Ich weiß nicht, welchen Ort ich gewesen bin. Das ist schon zig Jahre her. Und ich stand in diesem Laden da. Ich war irgendwie so ein Handwerksladen, keine Ahnung. Ich stand da, ich habe die gesehen. Ich denke, boah, die ist. Das war mein erster Satz, das werde ich nie vergessen. Und seitdem habe ich das dann. Ich konnte ja nichts machen. Ich war ja gerade, oh Gott, wie alt war ich da? Was weiß ich, 19 Jahre oder was? Ja. Also konnte ich ja auch nichts machen, weil. Ne? Gab es denn auch schon mal andere Gegenstände vorher, die dich angemacht haben? Ja, da gab es vorher auch noch mal eine kurze Zeit, das war so ein ganz wunderbarer, super Schrank. Ein Schrank? Ja, da konnte man richtig quasi, also es hat zwei Etagen, unten und oben, mit Fächern, und da konnte man ihn so richtig auch so quasi seine Zuneigung suchen und finden. Ist die Zuneigung, ist das so, dass du den Schrank oder diese Motorsäge, streichelst du die auch? Ja, sicher. Also wenn ich nach Hause komme, ich bin irgendwo gewesen, ich komme nach Hause, das Erste ist erstmal streicheln. Es ist so absurd. Dann, je nachdem, wie ich dann drauf bin, wenn ich jetzt, was weiß ich, traurig drauf bin, dann lege ich mich da irgendwie hin mit meinem Kissen da irgendwo und streichel das. Sprichst du mit der Säge auch? Gedanklich. Aber nicht wirklich? Ja, ab und zu mal. Kannst du verstehen, dass man da so lacht drüber erstmal? Erstens mal kann ich das verstehen, weil das hat wirklich nicht jeder. Und mich hat es eigentlich nur angetrieben durch diesen Jürgen. Mit der Orgel. Da musst du irgendwie versuchen, dass du da mal Kontakt hast. Weißt du, Jörg, ich habe eine wirklich viel, ich glaube, dass ich sehr, sehr viel schon gehört habe. Aber das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Also die Orgelgeschichte nicht und das, was du gerade erzählst mit der Säge auch nicht. Das ist völlig abstrus. Hast du denn auch, das war bei dem Jürgen damals, war das nicht so, hast du lebst du auch Sexualität mit Menschen? Ja, schon. Also ich habe da irgendwo einen Partner und das ist quasi Larifari. Das heißt also, na gut, wenn wir uns sehen, ist es okay, und wenn wir uns nicht sehen, sehen wir uns halt nicht. Und das ist, diese Beziehung ist nicht so der Hit. So, das sagt mir nicht viel. Würdest du denn sagen, dass du die... Okay, ne, aber im Endeffekt bringt es mir nicht viel. Würdest du sagen, dass du die höchste sexuelle Erregung bei Gegenständen bekommst, sei es der Schrank oder die Säge, und nicht bei Menschen? Ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Würdest du dich selbst als krank oder als pervers einstufen? Aus einfachem Grunde nicht, weil besser ist sowas, Anführungsstrichen, als würde ich jetzt hingehen und was weiß ich mit, es gibt Schlimmeres, wie zum Beispiel wie... Ne? Natürlich. Also, kleine Kinder und natürlich, sowas. Ja klar. Hast du dich damit abgefunden? Hast du dich damit abgefunden und arrangiert? Du bist jetzt 34 Jahre alt, denkst du so, das werde ich mein Leben lang so haben und auch machen? Ich will sie nicht missen. Wo ich hingehe, ich sie auch. Das klingt so schräg. Wo sie hingeht, wo ich hingehe, kommt die Säge mit. Ja, wenn ich jetzt umziehe oder was weiß ich, ist die dabei, ganz klar. Es kann aber nur sein, es gab den Schrank schon mal und dann gab es die Steigerung, die Säge. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal einen Gegenstand, der dich noch mehr anmacht. Kann ja sein, oder? Das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nee, das glaube ich nicht. Das ist jetzt die Ehe fürs Leben, die Säge. Man kann es echt so nennen, ja. Liebst du einen Menschen zurzeit? Ich bin verknallt, ja. Aber, ja doch, das gibt's auch wohl mal. Das gibt's auch. Meinst du denn, dass ein Mensch irgendwann nochmal diesen Gegenstand überrunden kann, in der Wichtigkeit für dich? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Hm. Fühlst du dich einsam? Einsam eigentlich nicht. Nein, ich habe also schon bekannte Freunde, habe ich schon. Also einsam bin ich nicht. Weiß das irgendjemand aus deinem Freundeskreis, was für Seltsamkeiten, welche Sätze? Ja, eine. Und? Eine, die das quasi alles angeleiert hat. Das ist eine allerbeste Freundin von mir. Schöne Grüße, wenn du hörst. Und die nimmt das auch so hin? Hm? Die nimmt das auch so hin. Für die ist das okay, das bist halt du. Absolut. Ja. Das ist kein Lästern oder so. Ja, das ist so fertig aus, weil ich übertreib's nicht. Ne? Ich spreche nicht nur darüber oder ich sag mal gar nichts oder so, auch wenn sie hier ist oder was. Mhm. Nichts, gar nichts. Ne? Also ich vermute, dass Psychologen da wahrscheinlich, dass es ein Eldorado für Psychologen ist, da zu forschen, was in Menschen abgeht, die eine solche Neigung haben. Ja, da müsste ich wieder denken, gut, macht sein, dass das kann sein so, ne? Mhm. Aber selbst dem erzähle ich das nicht, weil ich dann denke, ja gut, ich erzähle ihm das und dann versucht er mich da irgendwie davon abzubringen, weil... Ich höre, du hast absolut keinen Leidensdruck, du willst nicht geholfen bekommen oder so, das ist dein Ding und basta, das ist so. Also in dieser Hinsicht sage ich mir, gut, das ist so, ich kann damit wunderbar mit leben und ich will es nicht missen. Mhm. Hat die Säge eigentlich auch einen Namen? Benennst du sie? Noch nicht. Ich weiß nur eins, dass sie erstmal weiblich ist. Sie ist weiblich, genau. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Sind diese Gegenstände, sind die neutral oder weiblich, männlich? Nein, sie ist weiblich. Also meines, was ich empfinde, ist entweder männlich oder weiblich und sie ist weiblich. Und der Schrank, wie war der? Der war damals, die war auch weiblich. Auch weiblich, also du stehst auf weibliche Gegenstände. So, muss wohl was dran sein, weil das zweite Mal jetzt, ne? Also, da musst du dir irgendeinen schönen Namen ausdenken, den du toll findest. Und dann kannst du sie ansprechen. Das kann auch sein, dass du ähnlich wie ich, das heißt also, ich bin ja quasi beides, dass die Säge ist ja nun mal weiblich, dass sie wahrscheinlich einen Männernamen kriegt. Ah ja, Hermann vielleicht. Nee, ich hab einen anderen im Kopf. Nämlich? Siegfried. Siegfried? Ja. Auch ein schöner Name. Und trotzdem weiblich ist. Ich verrate mir zum Schluss noch, Jörg, warum du die Säge nie mal einschaltest. Das ist doch die Bestimmung einer Säge, mal zu sägen. Warum darfst du das nicht? Ja, das ist auch so ein Ding. Also wenn da ein anderer dran geht, ich weiß nicht, ich bin dann wohl sicherlich sehr... Eifersüchtig. Es darf keiner dran gehen. Nee, aber du könntest ja selbst dir mal ein Stück Holz irgendwo besorgen und mal ein bisschen mit Siegfried sägen. Nee. Das ist nicht. Dann will ich was anderes sich einfallen lassen. Ganz klar, aber nicht so. Nicht sehen. Na gut. Ja, das war auch mal wieder äußerst interessant. Ich nehme es dir wirklich völlig ab. Also ich glaube es dir aufs Wort, was du gesagt hast. Und es ist vielleicht nochmal ein Lehrstück, welche ungeheuren Kapriolen Sexualität schlagen kann. Ja. Und dass es eigentlich alles gibt und dass das Kriterium immer ist, niemand anderem schaden und wenn man selbst damit zufrieden ist, ist alles in Butter. Ja, genau. So denke ich mir das auch. Genau. Alles Gute, lieber Jörg. Okay. Und Gruß an Siegfried. Ja. Wiederhören, tschüss. Das ist ja Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. 1.38 Uhr und 45 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. We'll be right back. 1.39 Uhr und 45 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht sind wir frei und haben ein offenes Thema, eine offene Nacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 567 8111 und die Faxnummer 0800 567 8110. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt das Thema Vergewaltigt und schwanger. Ich möchte mit Frauen sprechen, die durch eine Vergewaltigung schwanger geworden sind. Ich möchte mit Kindern oder mit Menschen sprechen, die Resultat einer Vergewaltigung sind oder waren. Und ich möchte, so das möglich ist, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Vergewaltiger reden. Vergewaltigt und schwanger, das ist das Thema hier morgen bei uns. So, jetzt machen wir nochmal einen klaren Themensprung zu einer E-Mail, die ich bekommen habe von wem? Hier steht gar kein Name. Doch, Ute schreibt, lieber Domian, kannst du mir bitte in den nächsten Sendungen sagen, wie viel anderthalb Päckchen Schichtkäse sind? Es handelt sich um das Käsekuchenrezept deiner Mutter, das in dem neuen Domian-Buch abgedruckt ist. Ja, da ist uns in der Tat ein kleiner Fehler unterlaufen. Es handelt sich um den köstlichen Käsekuchen, den meine Mama immer für mich exklusiv herstellt. Und wir haben geschrieben, zu den Zutaten gehören anderthalb Päckchen Schichtkäse. Nun fragt sich natürlich jede Hausfrau, jeder Hausmann, jeder, der gerne mal einen Kuchen backt, was sind anderthalb Päckchen? Ich habe vorhin mit meiner Mama nochmal telefoniert und anderthalb Päckchen heißen anderthalb Pfund Schichtkäse. Also, anderthalb Pfund Schichtkäse gehören in diesen Käsekuchen und das Rezept ist abgedruckt in dem Domian-Buch, das Wolfram Spikowski geschrieben hat. Und das ist ja nur seit einigen Monaten schon gibt. Übrigens fragen uns immer wieder Leute, wir kriegen das Buch nicht. Die Buchhändler gucken unter Domian, unter dem Autor Domian und finden das neue Buch nicht. Der Autor heißt nicht Domian, sondern Spikowski, aber der Titel heißt Domian. Und da ist eben dieses Käsekuchenrezept. Anderthalb Pfund Schichtkäse. Patricia, ich grüße dich herzlich, 47 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Bevor ich mit dir über mein Thema rede, ja, eine Gedankenanregung. Ich war bei dir und Hella zur Vorlesung. Mhm. Vielleicht als Anregung wäre es möglich, euer Buch als Kassette rauszubringen, denn ich denke mir, für Leute, die sehbehindert sind oder die blind sind, es ist einfach genial, euch beiden zuzuhören, wenn ihr aus dem Buch vorlest. Das ist wirklich eine tolle Anregung und ich werde mit Hella von Sinn drüber sprechen und mit dem Verlag auch. In der Tat, das ist eine sehr schöne und tolle Anregung, dass wir das vielleicht machen sollten, da es sich ja um ein großes Interview handelt und das kann man ja wunderbar aufzeichnen auch. Ja, ja? Denn ich meine, selbst ich würde mir das holen, weil es einfach euch beide da vorne zu sehen, diese Herzlichkeit, die darüber kam bei dem bei eurem Vorlesen, ja, das war so herrlich. Und ich denke mir, dass man das auch den Menschen, die das eben nicht wahrnehmen können oder nicht lesen können, dass man denen das dann auch rüberbringen kann. Gute Idee. Wir erklären vielleicht den anderen Leuten mal eben kurz, um was es geht. Also ich habe vor einiger Zeit ein Buch mit Hella von Sinn zusammen gemacht, Jenseits der Scham, und wir waren viele, viele Mal in ganz Deutschland unterwegs auf Lesetour und haben dann aus dem Buch vorgelesen. Und das war immer eine tolle Sache, weil viele, viele, viele Menschen da waren. Und uns hat es riesen Spaß gemacht und wir sind, glaube ich, dieses Jahr auch nochmal unterwegs in Düsseldorf. Aber das sage ich euch nochmal genau wo. Patricia, zu deinem Thema jetzt. Ja, mein Thema ist die Unkenntnis der Männer über die weibliche Sexualität. Das ist ja grandios. Wir haben heute... Nein, wir haben heute Frauentag. Und jetzt ruft eine Frau an und erzählt und klärt uns über die weibliche Sexualität auf. Das ist doch spektakulär. Ich bin ja 47 Jahre alt und gehe ungefähr seit einem Jahr auf eine Herrenüberschussparty. Auf eine Herrenüberschussparty? Ja, und da merke ich einfach, dass Männer, die da hinkommen, einfach wirklich keine Ahnung von der Befriedigung einer Frau haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Was sind das für Knaben? In welchem Alter sind die? Die sind angefangen von 20 bis Ende 60, also ganze Palette rauf und runter, aber überwiegend kommen dort... Also die meisten Männer sind ab Anfang 30. Mhm. Jetzt erklär mir doch mal bitte, als unbescholtener Bürger weiß ich nicht so genau, was eine Herrenüberschussparty ist. Wer organisiert das? Das ist im privaten Rahmen. Im privaten Rahmen. Ja. Und was heißt das dann genau? Bitte? Was heißt das dann genau? Das sind also jetzt nicht 30, 40 oder 50 Männer, sondern wir sind im Schnitt so zwischen 5 und 10 Männer sind da. Und da sind da manchmal 3 oder 4 Frauen. Oh ja, das geht ja immer. Ja, und ich dachte jetzt, da werden 2 Frauen und 40 Männer. Nein. Also für mich wäre also Gangbang zum Beispiel überhaupt nichts. Mhm. Weil ich liebe es also, meinen Körper zu spüren, einen Orgasmus zu haben und einfach mich dann fallen zu lassen und das Gefühl dann zu genießen. Mhm. Was passiert denn da? Ich könnte mir vorstellen, dass ihr nicht da sitzt und diskutiert über die Klimakatastrophe oder Nein, so. Nein, absolut nicht. Was macht ihr da? Da geht's um die, da werden die Männer befriedigt. Es ist eine knallharte Sexparty. Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Die Männer werden von euch Mädels befriedigt? Ja. Die Männer werden befriedigt oder sollen die vielen Männer, der kleine Männerüberschuss, sollen die euch auch befriedigen? Das beruht auf Gegenseitigkeit. Mhm. Also, Also natürlich ist klar, dass überwiegend dann erstmal im Vordergrund die Frauen stehen, mhm. aber es werden auch die Männer befriedigt. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, was eine Frau animiert, zu so etwas zu gehen. Da sind nun mal viele Männer und das turnt einen an. Was macht die Männer denn daran an, dass da eigentlich dann weniger Frauen sind? Ist da auch irgend so eine Bi-Note mit drin? Oder? Ja, also wir Mädels sind untereinander auch Bi, dass wir also unsere Bi-Spielchen miteinander machen. Und die Jungs auch, die Männer? Nein, die überhaupt nicht. Ja, die gucken dann einfach nur zu. Das turnt die dann an, wenn ihr genau. Und die gucken also auch so gerne zu. Und das macht dann einfach Spaß. Und ich habe also vor 4 Wochen ungefähr war mein Freund mit. Der kommt also auch ab und an mal mit. Mal gehe ich mit ihm, mal ohne ihn. Ach so, der nimmt das dann so hin. Der toleriert das auch. Ja, also da habe ich von Anfang an mit auf den Karten gespielt. Das war mir also ganz wichtig. Mhm. Und da habe ich also ein gefühlsmäßig total irres Erlebnis gehabt, dass ich also dann auch einen Mann befriedigt habe. Ich saß auf dem drauf. Und dann hat mein Kopf irgendwo sich total selbstständig gemacht. Ich fühlte mich also total eingesponnen wie ein Kokon, so gefühlsmäßig und spürte ihn um mich herum und innen drin. Und ich habe also dann total anderen Orgasmus gehabt, wie ich ihn sonst gehabt habe. Denn wie schön. Ich kann also Orgasmen auf verschiedene Art und Weisen erleben, ob es jetzt oral ist, anal ist, egal wie auch immer. Aber das war total irre. Aber pass auf, jetzt hast du gerade eine These formuliert am Anfang unseres Gesprächs, dass die Männer, die meisten Männer, und das ist ja auch ein Durchschnitt, auch im Alter, wie du es gerade beschrieben hast, dass die nicht viel Ahnung von der weiblichen Sexualität haben. Was wissen die denn nicht? Ja, wie eine Frau richtig befriedigt wird, wofür der Kitzler da ist, wie man mit dem umgeht, wie man ihn anfasst, wie man ihn berührt. Dass ich angerufen habe, kam eigentlich durch das Gespräch mit dem Helmut, was du hattest, dass eine Frau sich neben ihm befriedigt hat und dass er also sich nicht traute, mit ihr darüber zu reden. Das war eigentlich mehr oder weniger der Gedanke, warum ich angerufen habe, dass es viele Männer gibt, die einfach keine Ahnung davon haben. Und diese Erfahrung machst du sogar mit Männern, die schon etwas älter sind und eigentlich viele Erfahrungen schon gesammelt haben mit Frauen. Theoretisch, aber nur theoretisch, weil ja auch eine Frau, die sich nicht selber befriedigt, kann ja auch teilweise einem Mann nicht rüberbringen, wie ihr eigener Körper funktioniert. Was ist der größte Fehler, den die Männer machen? Kannst du das aus deiner Erfahrung heraus sagen? Ja, dass sie nicht nachfragen. Dass sie die Frau nicht fragen, wie magst du es? Zeig's mir. Wenn der Mann nicht weiß, wie es geht, wenn er sie nicht traut zu fragen, dann soll er seine Hand nehmen oder ihre Hand und sie soll ihm zeigen, wie es gemacht wird. Nun haben wir natürlich die geniale Chance, da du, Patricia, jetzt hier bei uns bist und uns aufklärst, uns Männer. Kannst du uns vielleicht einen Trick verraten, wie wir euch Mädels wirklich in den siebten Himmel befördern können? Geduld haben und das geht nicht mit dem Orgasmus der Frau, da funktioniert nicht es gibt Frauen, bei denen funktioniert es. Mhm. Aber manchmal braucht man halt auch länger und da muss der Mann halt dann auch die Geduld haben. Machen denn die Männer, die zu eurer Party da, zu euren Partys kommen, machen die Fortschritte? Gelingt euch Mädels, die dann so ein bisschen in die geheimen... Reichlich. Wie oft gehst du denn zu so einer Party eigentlich? Also wenn ich kann, gehe ich also 2-mal oder 3-mal im Monat gehe ich dahin. Mhm. Kostet das was auch? Nein. Nee? Nein. Das ist einfach nur aus Spaß an der Freude. Mhm. Und ich genieße das dann total, dann auch so verwöhnt zu werden, denn ich bin also in der glücklichen Lage, ich kann also 20, 30, 40 Orgasmen oder noch mehr kann ich hintereinander haben. Ist es wahr. Das sind ja die sogenannten multiplen Orgasmen und ich genieße das dann auch. Wie lange dauert denn dann so eine Session bei euch? 4 und 5 Stunden. Ja, dann bist du natürlich völlig fertig, wenn du da rauskommst. Nein, und überhaupt kannst nicht. Gar nicht mehr Fahrrad fahren. Überhaupt nicht. Das geht mir dann sowas von saugut und das ist einfach ein tolles, ein irres Gefühl, sich dann auch wirklich als Frau so erleben zu können. Also eine richtige große, tolle Erfahrung. Ja. Eine rundherum gute sexuelle Erfahrung. Du bist 47. Ja. Wann, in welchem Alter bist du darauf gekommen? Wann hast du diese Partys zum ersten Mal entdeckt und auch mitgemacht? Also seit einem Jahr gehe ich dahin. Erst seit einem Jahr? Ja. Und hast du vorher, wie hast du vorher gelebt? Was die also ich habe schon immer eine sehr ausgefüllte Sexualität gehabt. Aber dass ich da jetzt hingehe, das ist irgendwie so der Kick, das ist die Krönung. Wie bist du darauf gekommen? Ein guter Freund, der rief mich an und sagte, du hör mal, ich habe gehört, willst du nicht mitkommen? Und dann habe ich gesagt, sofort bin ich dabei. Ich bin ja neugierig, ja. Ich will ja immer alles wissen, auch wenn ich mit Freunden rede, egal ob Mann oder Frau. Ich will ja dann immer alles wissen über ihre eigene Sexualität, wie die damit umgehen. Ich bin also, was dieses Thema geht, könnte ich mit dir eine ganze Stunde machen. Und bin ich einfach neugierig auf das, was im Körper passiert. Und dein Partner, also dein Freund, dein Geliebter, hat damit keine Probleme, der geht sogar ab und zu mal mit. Richtig. Mhm, ist nicht eifersüchtig. Nein. Ist ja auch dann. Nein, ist ja auch er ist also auch der Typ, der guckt gerne zu. Mhm. Sind das eigentlich immer verschiedene Menschen, die da sich finden, oder ist das so eine Stammgruppe? Das ist so eine Stammgruppe, und da kommen dann hin und wieder mal der eine so, wie ich ja sagte, über Mundpropaganda, bringt der eine oder andere mal wieder einen mit. Mhm. Das sind aber im Prinzip immer dieselben Leute, die sich da treffen. Ist doch bestimmt dann auch so ein ganz geheimes Grüppchen, ne? Dass ja. man da nicht viel drüber erzählt in der Öffentlichkeit. Richtig. Dann geht man irgendwann durch den Supermarkt und sieht einen, mit dem man schon heftig was gemacht hat, und ja. zwinkert sich zu oder denkt sich seinen Teil. Richtig, ne? Richtig. Ja, wann hast du die nächste Party? Nächste Woche Dienstag. Wie bereitest du dich darauf vor? Badest du lange? Ölst du dich ein? Oder... Was machst du? Nein, nichts Besonderes. Ich gucke mir halt ja nur nach schöner Reizwäsche. Ja. Und nächste Woche ist ja in Dortmund Erotikmesse, und dann gucke ich mal, ob ich da irgendwas Schönes wieder finde. Ach so. Also man tritt da schon in Reizwäsche auf. Ja, es ist nicht so, dass alle nackt... Das finde ich, auch die Männer gucken, das Auge ist ja gerne mit. Mhm. Und das macht mir auch selber Spaß. Einfach dann auch so ein bisschen... Und die Männer, laufen die alle schon nackt rum, wenn es losgeht? Die ziehen sich dann meistens aus, ja. Die ziehen sich ganz aus, ne? Ja. Ja, ist eine ungewöhnliche Angelegenheit. Ja. Auch nicht jedermanns Sache, aber immerhin. Deine Sache ist es, ne? Ja. Aber wenn es Bildtelefon gäbe, würde ich nicht mit dir darüber sprechen. Wenn was? Wenn es Bildtelefon gäbe, dann würde ich nicht mit dir darüber reden. Das kann ich bei dem Thema gut verstehen. Also, die Hauptaussage war, wir sollen mit euch Mädels mehr Geduld haben. Richtig. Und dann, und reden, ne? Auf alle Fälle. Fragen und sowas. Ne? Richtig, das ist ganz wichtig. Das ist natürlich das, was viele Männer auch manchmal annervt, ne? Dieses Fragen und Warten und hin und her. Und ja, aber nur so kann man lernen. Nur ich habe so meinen Kindern, als die klein waren, da waren die 8 und 10, habe ich denen schon gesagt, Sexualität muss man lernen, wie lesen und schreiben. Ja, das stimmt. Das ist ein kluger Satz. Das ist wirklich wahr. Patricia, viel Spaß nächste Woche und weiterhin. Ich danke dir. Alles Gute, auf Wiederhören. Okay, tschüss. Tschüss. Internationaler Frauentag. Tayana, was muss man eigentlich machen beim Internationalen Frauentag? Was müsst ihr Mädels da machen? Ihr müsst euch hübsch anziehen? Ich glaube ja, ich weiß nicht. Tatjana, 20 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen. Das klingt jetzt ernst. Deine Stimme klingt ernst. Habe ich recht? Ja. Was hast du schon davon gehört? Nein, gar nicht. Ich höre es jetzt nur sofort an der Stimme, dass du nicht in, dass du gar nicht in guter Stimmung bist. Was ist los, Tatjana? Und zwar habe ich ein ziemlich großes Problem mit meinen Eltern, mit meinem Freund. Ja. Erzähl mal. Ich habe also seit einem Jahr habe ich einen Freund. Und der ist, also wir haben unterschiedliche Glauben. Ich bin Kroatin und Christin, und er ist Muslim. Mhm. Woher kommt er? Aus welchem Land? Aus Tunesien. Aus Tunesien. Mhm. Mhm. Und dann waren wir im Sommer, waren wir im Urlaub gewesen, und da haben das meine Eltern erfahren. Und seitdem habe ich also nur Psychotherapie zu Hause. Lebst du noch bei deinen Eltern? Ja, ich wohne noch bei meinen Eltern. Ja. Die haben das im Sommer erfahren. Da wart ihr aber auch schon ein halbes Jahr zusammen ungefähr. Da waren wir ungefähr ein halbes Jahr zusammen, haben zusammen Urlaub gemacht, wo das dann für mich schon ziemlich riskant war. Mhm. Und da haben die das halt dadurch erfahren, dass ich normalerweise gehe ich mit denen immer in Urlaub, und dann haben die das erfahren, und seitdem habe ich also den Druck von meinen Eltern, dass ich mit dem Schluss machen soll. Warum sollst du denn mit dem Schluss machen? Es geht um den Glauben, halt, dass ich christlich erzogen wurde und dass ich auch christlich in die Ehe gehen soll. Mit dem ganzen Drumherum. Mhm. Und es geht auch darum, dass es eine Schande für die Familie ist. Mhm. Es geht um andere Leute, dass die sagen könnten, und was halt Leute von mir halten und meine ganze Familie halt. Und das heißt, ihr könnt eure Liebe nur versteckt leben? Ja, der, genau. Er kann nie zu dir nach Hause kommen? Nee, nee. War er schon einmal mal bei euch zu Hause? Nee. Noch nicht. Also meine Eltern kennen ihn zwar, die kennen auch seine Familie, seine Eltern, aber die wollen das halt nicht. Meine Mutter beschimpft ihn, beschimpft seine Eltern. Leben seine Eltern auch bei euch in der Nähe? Ja, die sind in der Nähe. Was sagen die denn dazu? Sind die genauso drauf wie deine Eltern, nur umgekehrt? Nein, also ich bin immer bei denen, die stehen auch zu mir und halten sich eigentlich von ihnen daraus zurück. Mhm. Eigentlich. Was für ein Glück. Wie oft hört man Geschichten, dass beide Eltern ausklinken, weil es ihnen nicht passt, ne? Weil es die Vorurteile gibt. Und das Schlimmste ist jetzt, dass meine Mutter, die ist kürzlich bei seinen Eltern gewesen, vor der Tür, und hat sich mit seiner Mutter gestritten und hat gedroht, entweder sie sollen dafür sorgen, dass sie Schluss haben, oder sie bringt sich um. Und den Druck habe ich halt von zu Hause. Jetzt erzähl mir mal, du in deinem Alter von 20 Jahren, bist du noch Schülerin oder arbeitest du, was machst du? Ich mache gerade eine Ausbildung. Du machst gerade eine Ausbildung. Mhm. Ich finde solche Geschichten immer schrecklich und kriege auch immer sehr viel Wut, egal aus welche Familie sich da so anstellt. Es sind ja reine Vorurteile und reiner Rassismus letztendlich, ne, was dahinter steckt. Sie haben ja keine wirklichen Argumente, das ist ja Unsinn, ne, was wir reden. Es liegt eigentlich nur daran halt, dass meine Eltern, die möchten das so, also er ist Moslem und die haben diese Vorurteile gegenüber den Moslems und die versuchen jetzt mit allen Mitteln zusammenzuarbeiten. Ich finde, dass man Familien, die so etwas fordern, egal ob es deutsche Familien sind, ob es türkische Familien sind oder andere ausländische Familien, die es umgekehrt fordern, dass man denen immer die Stirn bieten muss. Dass man dem nicht nachgeben darf. Und wenn man androht, dass man mit der Familie bricht, damit die kapieren, dass es eben so nicht geht. Genau, das ist das Problem, das sagt mein Freund auch. Ich sollte einfach ausziehen. Ja, du musst letztendlich, wenn es hart auf hart kommt, musst du, zieh aus. Irgendwie wirst du dich schon durchschlagen können. Auch wenn ich vermute, dass du wenig Geld verdienst im Moment. Irgendwie wird's gehen. Und nimm dir irgendwo ein billiges Zimmer für die Übergangszeit, bis du ausgelernt hast. Nur das Problem ist, dass ich halt eigentlich ein gutes Verhältnis normalerweise zu meiner, eine starke Bindung zu meiner Mutter habe. Und dass das irgendwie hindert mich, irgendwas in mir drin hindert mich daran, das zu machen, weil ich Angst davor habe, die für immer zu verlieren. Hast du denn alles ausprobiert, was man, ich meine, das Gespräch ist ja immer wichtig. Hast du versucht, sachlich mit ihr zu reden? Also, sachlich kann man mit ihr nicht reden, darauf hat meine Mutter aus, ich brauche das Wort Liebe gar nicht erst in den Mund zu nehmen, dann lacht sie mich schon aus. Da muss man der Frau gegenüber andere Seiten aufziehen. Man muss ihr andere Seiten aufziehen. Und vielleicht kapiert sie es, was sie da macht, wenn du ausgezogen bist und wenn ihr klar wird, dass sie vielleicht sogar ihre eigene Tochter verliert. Ich habe nur Angst, dass sie sich was antut und dass ich dadurch die Familie kriege. Ich glaube nicht, dass sie sich was antut. Ich glaube, das ist eine ganz perfide Art, jetzt auch auf dich Druck auszuüben und dich zu erpressen. Dann mit diesem Argument zu kommen, ich bringe mich um, wenn du dich nicht von deinem muslimischen Freund trennst, ist so gemein und so daneben, dass man wirklich mit aller Härte, finde ich, dagegen angehen muss. Auch wenn es die eigene Mutter ist. Sie schert sich ja auch einen Scheißdreck, sie hat die Vorurteile, zum einen, und zum anderen schert sie sich ja auch einen Scheißdreck um deine Gefühle. Sie nimmt dich ja überhaupt nicht ernst. Du liebst einen Mann, der einen anderen Glauben hat. Du liebst diesen Mann und sie wischt deine Gefühle vom Tisch. Sie lacht sogar, wenn du wie du es gerade sagst. Ja, sie nimmt das nicht ernst. Sie sagt, es gibt genug Männer, ich könnte doch einfach Schluss machen, dann hätten wir wieder das alte, diese alte, tolle Familie halt. Und es geht eigentlich nur um die anderen Leute, es geht darum, sie versteht das gar nicht. Sie macht mit dem Psychotherapeut zu Hause, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin auf der Arbeit abgesagt, in der Schule, ich bin im Krankenhaus gelandet, durch diesen ganzen Terror. Mein Bruder beschimpft mich als Schlampe. Mein Freund hat sich mit ihm geschlagen und allerhand ist schon passiert. Und also tatsächlich, letztendlich finde ich, dass du da raus musst. Ich möchte dir aber gerne noch anbieten, ein Gespräch mit meiner Psychologin, die dir vielleicht auch noch so ein paar Hinweise geben kann, wie du es anstellst, wo du vielleicht auch ein bisschen finanzielle Unterstützung bekommst oder so, halt so ein paar Sachen, dass ihr euch noch unterhaltet, okay? Ja. Leg mal auf und die Anna ist das heute Nacht, ruft dich gleich an. Alles klar. Alles Gute und zieh's durch. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Leo Scholten. Und unser Thema, ich habe es vorhin ja schon gesagt, morgen heißt Vergewaltigt und schwanger. Ich möchte mit Frauen reden, die durch eine Vergewaltigung schwanger geworden sind, die das Kind ausgetragen haben oder nicht ausgetragen haben. Und ich möchte auch mit Menschen reden, die das Resultat einer Vergewaltigung sind. Wie lebt es sich damit? Kennt ihr euren Vater? Wie ist das Verhältnis zu der Mutter? Und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Vergewaltiger. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Und ab 0 Uhr könnt ihr uns erreichen unter der bekannten Telefonnummer 0800 5678 111. Jetzt wünsche ich euch noch eine gute und schöne Nacht und sage ciao und bye bye. Bis morgen.